Jetzt machen wir Schluss und werden wir auch sehen, ob wir morgen weiter können und Astrach uns verzeiht, wenn wir ein bisschen grob waren mit unserer Hochzeit. Und so war es früher schön und haben es gut durchgemacht. Was meinen ihr dazu? Das war unbarmherzig schön. Wir müssen halt jetzt schaffen. Das ist das Schlimme, weil wir müssen jetzt schaffen. Nein, wir brauchen nicht schaffen. Wir müssen das immer noch halten. Das waren drei Tage und es sind erst zwei. Wir schaffen nicht. Wir legen uns in Rassen und morgen tun wir weiter feiern. Sollst du mal sehen, wie der Ofen anfängt zu tragen und trinken das Getränk und die Leute kommen wieder alle mit der Wagen gefahren. Dann gibt es schön, gell dir? Na ja, da sind noch viele Spangen fertig und gehen zu verschlachten. Wir packen noch ein paar Kugeln dabei, ein paar Pläne, dann feiern wir weiter. Ja, und du kannst die trockene Schnitz, die du daheim hast, vorbringen und bring mal ein bisschen Rahm. Dann machen wir noch oben drauf eine gute Schnitzelsuppe. Das ist aber auch gut. Und den Quast, wo wir noch gar nicht hingetrunken, den müssen wir auch noch trinken. Und das alte Orgel, wo ich da habe, und das will ich auch bringen, weil das muss auch noch bei. Naja, unsere Eltern wollen noch einen singen. Dann machen wir Schluss. Bis morgen.